Das ist mein Buch, am Rand des hölzernen Tisches, mein Boden, auf den ich das Teeservice setze. Die Ordnung zum Kreis einer Linie und Ecke, am Ende der Leere, schlussendlich Verwischtes. Dort steht auch die Kanne, chromblassgrau im Leben, meliert wie die Haare, die ich mit mir trage. Doch alles wirkt ruhig, ringsum, was ich habe, bleibt in sich gekehrt vom verwaschenen Reden. Es ist jetzt vollbracht, meine Zeit scheint zu Ende, und alles, was bleibt, sind die blattlosen Seiten. Dort bin ich, dort war ich, und dennoch bei Zeiten bin ich das Stillleben im Schein deiner Hände.